Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 886 an Goethe, Weimar, 8. Februar 1803. Wir werden uns heute Abend nach dem Konzerte sämtlich bei Ihnen einstellen und uns freuen, etwas Schönes zu sehen und zu hören. Der Schlitten wird mir und meiner Frau um 12:30 recht willkommen sein. Früher habe ich, da ich spät aufgestanden, noch einige Geschäfte zu expedieren. Der Chor hat sich bereits in einen Cajetan, Berengar, Manfred, Bohemund, Roger und Hippolyt sowie die zwei Boten in einen Lancelot und Olivier verwandelt, so daß das Stück jetzt von Personen wimmelt. SCH